7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Ist MMA Radio. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der schnellste Mann auf zwei Händen, Peter! Hallo Ricky! Ja, ich habe auf einer Hand sogar, warte. Ah ne, siehst du jetzt nicht, ne? Jetzt dachte ich gerade, was ist denn da für eine merkwürdige Verzögerung? Tja, der Peter, der hat wieder ein Internet, das sucht seinesgleichen. Also es gibt wirklich, glaube ich, mittlerweile keinen Menschen auf der Welt mehr, der ein langsameres Internet hat als du, Peter. Ja, ich habe mir das in den Vertrag einschreiben lassen. Welchen denn? So dramatisch. Ja, halt, wenn ich eine Frage stelle, antwortest du erstmal nicht und dann. Und dann kommt irgendwann kommt dann so ein dumpfer Ton aus dem gar nichts. Hörst du denn überhaupt irgendwas, Peter? Sehr schön. Ich höre dich eigentlich sehr gut jetzt. Ja, Mensch, dann müssen wir mal gucken, dass mein Redeanteil endlich mal ein bisschen größer wird bei dieser Sendung, denn das ist, glaube ich, wirklich jedem aufgefallen, dass du mich wirklich unterbutterst hier. Ich komme kaum zu Wort und kann kaum meine Meinung formulieren. Ja, ich habe das Gefühl, als ob ich irgendwie nach Afghanistan oder so eine Schalte habe, wie bei der Tagesschau, wenn, weiß ich nicht, hier Karin Mioska, nee, das ist ja die Tagesthemen, aber sei es drum, irgendwie irgend so ein Vogel da in Kabul sitzen hat und eine Frage formuliert und der nickt dann die ganze Zeit so, braucht dann aber trotzdem nochmal 40 Sekunden, bis wirklich alles an Sprachnachricht bei ihm angekommen ist und dann erst antwortet er. Und das ist immer sehr verwirrend, weil dann natürlich innerhalb dieser Übertragungszeit Karin Mioska dreimal fragt, können Sie mich verstehen, hören Sie mich? Und dann, ja, ich höre, nee, jetzt, ja, so ist es gerade irgendwie. Vielleicht sollte ich mir so lange. Deine Fragen zu antizipieren. Ja, das scheint wirklich notwendig zu sein, weil du verstehst mich offensichtlich gar nicht, oder? Nee, er versteht mich überhaupt nicht. Das ist so ein gelungener Beginn. Ja, das ist so ein gelungener Beginn. Es gibt wirklich, ich kann das ja mal kurz für alle Leute erklären, die noch nie MMA Radio gehört haben oder überhaupt noch nie einen Podcast von und mit mir. Also, ich würde mal sagen, ich habe mittlerweile mit so vielen Menschen schon Sendungen gemacht und es gibt wirklich keinen, der eine schlechtere Internetleitung hat als Peter. Das ist wirklich das Nonplusultra in scheiß Internetleitung, was ich bislang je erlebt habe. Daran scheitert's immer, Peter. Peter, wird das noch was? Was ist denn da los bei dir? Was wird denn da, sag ich mal, so an Telefon- oder Internetkapazitäten gerade von anderen Familienmitgliedern abgerufen? Ja, ich glaube, ich muss mal rumgehen mit dem Stock. Na, was aus dem Internet betreiben. Was macht denn die Dame des Hauses gerade? Die sitzt im Garten und liest ein Buch. Das ist, glaube ich, noch so ein altmodisches, ohne Internetanschluss. Ja, das stimmt. Das sollte eigentlich funktionieren, ohne dass jetzt deine Telekom-Leitung allzu sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Ja, das ist nur mein, ne? Jetzt erholt sich gerade was bei dir, habe ich das Gefühl. Ja, vielleicht braucht er ein bisschen Anlauf, der dämliche Internet. Der dämliche Internet braucht vielleicht ein bisschen Anlauf, das könnte natürlich sein. Aber so richtig wissen wir es immer noch nicht. Gut, Peter, heute sprechen wir natürlich über das Thema schlechthin. Also es gibt kaum ein Thema, das uns in den letzten Tagen mehr, ja, ich würde schon sagen, unter die Nase gerieben wurde, wie UFC Hamburg. Und natürlich reden wir heute nochmal darüber, über UFC Hamburg, denn das Thema kriegst du ja gar nicht mehr aus den Medien, kann man fast schon sagen. Endlich können wir über UFC Hamburg reden. Ne, nochmal, würde ich sagen, weil das einfach so ein wichtiges Thema ist. Eigentlich will ich nur unnötig Zeit überbrücken, weil ich warte, bis sich deine Internetleitung regeneriert. Das ist wirklich, das ist eine Katastrophe. Ich kann es dir anders sagen. Ich höre dich mittlerweile sehr gut. Ich habe das Gefühl, Internet wäre hätte deine Sprachqualität jetzt aufgebohrt. Ja, Moment mal. An meiner Sprachqualität ist diese Sendung bislang noch nie gescheitert. Das möchte ich hier mal klarstellen. Das hatte andere Gründe. Ja. Ich habe das Gefühl, ich muss mich selber wahrscheinlich auch noch aufnehmen und am Schluss müssen wir beide Tonspuren zusammenschustern irgendwie. Ja, ja. Ich habe auch sonst nichts zu tun. Genau. Also das gibt's ja überhaupt nicht. Das ist ja fast schon eine, das ist fast, für mich ist das fast schon ein Skandal, wie du hier die Sendung wieder torpedierst. Ich mache das nur mit Absicht. Das glaube ich manchmal wirklich, dass du dich da hinsetzt und lange versuchst, da irgendwie die Internetleitung bei dir so zu sabotieren, dass man wirklich dich immer gerade noch so versteht, aber eigentlich dann doch nicht. Nee. Ich habe extra alle Geräte, die hier um die Ecke liegen, alle in den Flugmodus gepackt, damit kein irgendwie Funk irgendwas hier durchsickert. Oh, muss bei Telekom an? Ja. Warte, ich nutze die Gelegenheit. Ich guck mal eben, wer sonst noch am Quatschen ist. Yes, CJ, this is Rick. Hello, my name is Ricky. I'm calling, do you have MMA glasses in your gym? Hey, Angelo. No, not Angelo. My name is Ricky. Ricky. My name is Ricky. Hello. Hello. Okay, I have one question. Do you have MMA glasses in your gym? Yes, Monday and Thursday at 8. Okay, because I want to be a UFC fighter in 2 years. Is it possible? Well, CM Punk did it. Oh, exactly. This is my role model. So, do you think it's possible for me? I have a background in soccer, and I do some jiu-jitsu, and I'm watching a lot of fighting. Well, you can always come in and check it out. Okay, when can I come? That class is at 8 on Monday and 8 on Thursday. Awesome. And is CM Punk sometimes in your gym? No. Ah, fuck it. Okay, thank you very much. Have a good one. Bye. Bye. Siehst du, es ist nämlich possible, Peter. Ja, absolut. Das war mir nämlich gleich klar. Ist ja am Wochenende bewiesen worden, dass es eigentlich easy peasy ist. Ja, das ist es auf jeden Fall. Jetzt muss ich mal kurz noch was anderes abklären. Also deine Internetleitung ist definitiv jetzt mal besser. Da freue ich mich. Sehr gut. Und jetzt natürlich die Frage. wie die Leitung nach Amerika, ne? Ja, die war auf jeden Fall mal besser als deine Internetleitung, muss ich sagen. Peter, saß du denn vorm Fernsehen? Hast du denn mitgefiebert bei CM Punks Debüt? Ja, habe ich. Ernsthaft mitgefiebert oder mehr so ein bisschen drüber auch gelacht? Nein, ich muss ja ehrlich gestehen, ich bin auf den Hype reingefallen. Ich habe hab gedacht, ja, so ein bisschen was wird da schon gehen. Echt jetzt? Ja. Also ich sag mal so, nicht, dass ich jetzt, ich habe ja in der Countdown-Show auch gesagt, man weiß im Endeffekht nicht, wie gut ist Mick egal, wie gut ist CM Punk, aber ich habe natürlich mir immer die Tür offen gelassen und gesagt, na eigentlich muss Mick egal CM Punk in der ersten Runde besiegen. MMA Wiener, Diana, hallo? Ah, hallo, ich habe eine Frage, kann ich bei Ihnen MMA-Training machen? Ja, können Sie. Denn ich habe ein Ziel und da möchte ich jetzt erstmal Ihre Einschätzung hören, ob das machbar ist. Kennen Sie CM Punk? Von dem habe ich mich inspirieren lassen. Der hat in 2 Jahren den Sprung praktisch vom Nichts in den UFC-Käfig geschafft. Ist das für mich machbar? Was hat er geschafft? Naja, der hat vor 2 Jahren angefangen, MMA zu trainieren und stand am Samstag im Octagon in der UFC. Und jetzt würde ich wissen, ob ich das auch schaffen könnte. Also mit viel Einsatz natürlich. Wird 5 bis 6 Mal die Woche trainieren kommen. Also du willst Kämpfer werden, oder wie? Ja, ich möchte Kämpfer werden, genau. Ja, da würde ich sagen, kommst einfach mal vorbei zum Boxen oder Muay Thai, weil dieser Trainer, also dann kannst du mal mit dem Trainer sprechen. Weil wir haben 2 Trainer, die Kämpfer haben. Einer hat eben Kontakt mit der UFC und alles. Also das ist auf jeden Fall. Nur würde ich eben vor allem mal, also ich würde mal trainieren kommen und dir das anschauen und mit dem Trainer quatschen ein bisschen. Das hört sich auf jeden Fall mal besser an als bei dem Gym, bei dem ich vorher angerufen habe. Da wurde es mir nämlich direkt versprochen, dass ich das schaffen kann. Das wirkte auf mich ein bisschen fragwürdig. Ich habe nämlich gesagt, ich kann bislang nur eine Vorwärtsrolle und so Hampelmann. Aber Die haben gemeint, ich könnte das schaffen, aber dann rede ich einfach mal mit dem Trainer. Genau, das ist eigentlich am einfachsten. Okay. Weil der, und wenn du ein Probetraining machst, kann eben auch, ich meine, bei einem Probetraining kann er sich das jetzt nicht anschauen, aber so circa mal kannst du dann mit ihm sprechen und dir anschauen, ob dir das Training überhaupt gefällt und alles. Ja, ich denke mal, da muss ich mich auch durchbeißen. Ich habe mir jetzt schon so einen Judo-Anzug geholt und einen schwarzen Gürtel bei eBay. Soll ich das mitbringen? Ja, ist sicher mal nicht schlecht. Okay, alles klar. Dann wann kann man denn vorbeikommen? Bis wann habt ihr denn immer offen? Bis 9 Uhr, also bis 21 Uhr. Okay, nur dann heute schaffe ich es nicht, vielleicht morgen. Aber danke für die freundliche Information. Gerne, gerne. Bis dann, tschüss. Wiederhören, tschüss. Siehst du, Peter, da sind die viel realistischer. Peter! Das gibt's doch gar nicht. Ja. Ja, Mensch, wo bist denn du schon wieder? Sexy Akzent, muss das aber sein. Bin schon wieder so weg? Ja. Oh Mann, ey. Es ist wirklich unglaublich. Es ist mit dir irgendwie eine Internetleitung zu finden, die einigermaßen deine Sprachqualität so rüberbringt, dass alle was davon haben, ist nahezu unmöglich. Ich überbrücke hier mit kreativen Anrufen. Ich möchte Leuten auch, sag ich mal schon, die sich jetzt mit dem Gedanken befassen, selber MMA-Kämpfer zu werden, möchte ich hiermit einfach besser helfen, dass ich jetzt... Ja, bei verschiedenen Gyms anrufe und einfach mal nachfrage, was da so machbar ist. Und es scheint ja nicht ganz unmöglich zu sein. Nee, anscheinend nicht. Also vor allem hier das sexy Mäuschen aus Österreich, da kannst du bestimmt einiges bei lernen. Ja, ich weiß ja nicht, ob die dann auch der Trainer wäre. Doch bestimmt, oder? Naja, also so gut kenne ich mich da jetzt auch nicht aus. Also du warst nicht so beeindruckt von CM Punk. Ja, faktisch nee. War das der schlechteste erste Schlag, den man je im Oktagon gesehen hat? Dieser erste Schlagversuch von CM Punk? Also ich weiß gar nicht, ob es ein Schlagversuch war oder ja. War es ein Clothesline? Man weiß es einfach nicht. Wird der überhaupt gezählt? Ich habe mir die Statistiken nicht angeguckt. Ich glaube, da gibt's keine Statistiken. Hat keiner ernst genommen. Also, ja, wir werden gleich noch detaillierter auf CM Punk eingehen. Keine Sorge, aber ich muss erstmal was abklären. Das ist mir jetzt sehr wichtig. Ich will natürlich wissen, wie die Welt auf mein Ziel reagiert, dass ich 2018 UFC-Kämpfer werden möchte. Ja, hier. Trauen sich nicht. Hier macht mir die Sperrstunde einen Strich durch die Rechnung. Die haben schon Angst vor dir, glaube ich. Aber zu Recht. Ja, die haben schon mitbekommen, dass du eigentlich schon ein seriöser Kämpfer bist mit zwei Anrufen im Gym. Ja, also sagen wir so, diesen ersten Move im CM Punk, den kann ich jetzt auf jeden Fall. Das kann ich schon mal sagen. Also, da macht mir so schnell keiner ein X für ein O-Bein vor. So, jetzt gucken wir noch mal. Das gibt's doch gar nicht. Die haben doch ein albernes Klingeln. Das kann die überhaupt nicht ernst nehmen, so ein Klingeln. Good afternoon, Anderson. Hello, good afternoon. Okay. My name is Ricky. I wanna be a fighter. And can I come to your gym and learn MMA? Yeah, sure, mate. Come down. Okay, listen, my goal is, I'm a huge UFC fan, and my goal is to become a UFC fighter. Is this possible? Sorry? Okay, my English is not so good because I'm German, but I'll try again. I wanna be a UFC fighter, and I ask you, is this possible? Can I become a UFC fighter in your gym? Just come down, do a training session, and we'll take it from there. Okay, is 2 or 3 years possible? Because I'm 37 now, and yes, the time runs out a little bit. It's hard to do. Don't worry, just come down. We'll do 1 or 2 sessions. Okay. I bring my gi. I've bought a black belt on eBay. I bring this belt also, and then we roll a little bit. Alright, bro. Okay. No worries, man. Okay, thank you, bye. Also, jetzt verstehe ich, wie CM Punk auf die Idee kam, UFC-Kämpfer zu werden. Da gibt's ja überhaupt niemanden, der irgendwie da mal klarstellt, dass es gar nicht machbar sei. Das gibt's ja überhaupt nicht. Also, das ist so abgelaufen. Ey, Duke, ich will in zwei Jahren kämpfen. Ja, machen wir schon, geht schon, komm mal rum. Ja, ich hab das, also jetzt, wenn ich's nicht besser wüsste, habe ich das Gefühl, da will mich jemand abzocken. Also, das kann aber wohl nicht wahr sein. Also das geht so leicht. UFC-Kämpfer zu werden. Gut, jetzt haben wir das mal geklärt. Deine Internetleitung hält sich dann jetzt dann doch tapfer. Deswegen können wir die Sendung jetzt auch endlich mal beginnen. Ich mach's jetzt immer so, wenn deine Internetleitung wegbricht, dann rufe ich wieder irgendwo an und kläre, ob ich MMA-Kämpfer werden kann in 2 Jahren. Ich habe mir übrigens, da freue ich mich drauf. Ich habe mir übrigens schon überlegt, wenn ich es in die UFC schaffen würde, dann würde ich Haftbefehl fragen, ob der mir mein Entrance-Theme irgendwie singt. Oh, der müsste dann mit, nee, nur Haftbefehl müsste, also Hafti von den Schlümpfen müsste dann einfach hinter mir, also Haftbefehl müsste in so einem Hafti-Stumpf-Kostüm hinter mir zum Oktagon laufen und weiß ich nicht, irgendein Hit trällern von ihm. Ja, das würde ich cool finden. Nee, mit dem möchte ich nicht in Verbindung gebracht werden. Der kämpft ja nur bei Run Fighting. Achso, erstmal dazu. Lief's denn bei dir? Ich weiß nicht, hast du? Also ich habe 3 Tweets, während ich das geguckt habe, verfasst. Alle 3 mit Run Fighting drin oder @RunFighting. Das sind ja unsere Freunde mittlerweile. Ja. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ich fasse mal eben kurz das letzte Video zusammen. Also es sind, ich habe die ganze Zeit die Kamera auf die Zeit laufen. Und du siehst so 1:10 noch, 1:09, 1:08 in der letzten Runde beim Kampf Miocic gegen Overeem. Ja. So, und es zählt halt runter, bis das da 1 Minute steht. Da macht's einfach einen Schnitt. Ich sehe, wie Miocic oben auf dem Ring sitzt und ich habe nicht mitbekommen, was passiert ist. Danke für diese großartige App. Ohne Witz, da macht das Gucken richtig Spaß. Ich hab so geschimpft hier. Ich glaube, ich werde Run Fighting nicht mehr gucken. Also so weit haben sie mich gebracht. Der Patrick Storck hat auch eine schöne Erfahrung gemacht mit Run Fighting. Und zwar hat er den sogenannten, also der hat praktisch den 4K-Stream eigentlich bestellt, denn er musste doppelt bezahlen. Also im Endeffekt hätte er es in 3D gucken können, wenn er beide Fernseher nebeneinander gestellt hätte. Er hat ja sozusagen 2x die Möglichkeit gehabt, das zu sehen und hätte sich dann so eine alberne 3D-Taucherbrille aufsetzen können. Und dann hätte er praktisch die ganze Geschichte in 3D gucken können. Und dann, muss man nochmal sagen, ich finde, Run Fighting hat da super diplomatisch reagiert und haben gesagt, na hier, guck, da schickst du am besten mal hierhin eine E-Mail. Deswegen gibt's ja auch den Support auf Twitter. Und dann können die sich damit rumschlagen. Ich finde das super. Also Run Fighting, Hut ab. Also es läuft einfach wie am Schnürchen für diesen Streaming-Dienst. Also wie am Schnürchen. Ja, es ist mit das Beste, was uns UFC-Fans passieren konnte. Run Fighting. Ich habe ja geschrieben, dass Run Fighting wirklich der Sargnagel für die UFC in Deutschland ist. Also das hätte man sich nicht besser ausdenken können. Also für alle, die so mit dem Gedanken gespielt haben, Mensch, UFC könnte mich vielleicht interessieren, wenn es in Deutschland laufen würde. Ja, dann gucke ich mir an, aber der Umweg über irgendwelche amerikanischen Dienste, da habe ich keinen Bock drauf. Also Run Fighting schafft das, dass wirklich die dann auch noch sagen, ah, weißt du was, also nee, dann gucke ich lieber wieder WWE Network. Weil, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, bei Backlash haben ja The Miz und Dolph Ziggler die erste Szene von CM Punk gegen Mickey Gall nachgestellt. Nein, habe ich nicht gesehen. Ja, kein Scheiß. Die haben original dieselbe Szene nachgestellt bis hin zum Guillotine-Choke. Rear Naked Choke war es ja. Okay. Ja. Nee, muss ich mir auch noch geben. Sehr schön. Ja, klar, wer nicht kämpfen kann, hat halt, kann nicht kämpfen. Nee, was ich eigentlich hinaus wollte, ist, das Thema ist natürlich CM Punk. Und ich habe ja auf Twitter, da bin ich wieder bei Twitter, einen Tweet verfasst und gesagt, oder den muss ich mir jetzt hier erstmal raussuchen, damit ich das ganz genau wiedergeben kann, damit es nicht nachher heißt, ja, und in der Sendung, da hast du dann was ganz anderes gesagt. Deswegen muss ich mir den. So, also ich habe geschrieben, man muss den Hut vor CM Punk ziehen. Respekt! Ich kann das nicht mehr hören. Wer würde nicht für 500k ins Oktagon steigen? Und danach gab es doch einige, die, ich sag mal, da ein bisschen enttäuscht waren, dass ich so negativ über CM Punk spreche. Da muss ich natürlich gleich mal sagen, nicht von Ariel Helwani blenden lassen. Ja, also da muss man wirklich mal, nee, da muss man einen Unterschied machen, weil die meisten oder viele hören halt Helwani, wie der darüber heult, dass sein guter Kumpel da im Oktagon von Joe Rogan nicht hofiert wurde. Das Problem oder warum überhaupt Ariel Helwani sich so detailliert in seiner Sendung zu Rogan und seine Meinung über CM Punk geäußert hat, war, dass Rogan ja während der Übertragung schon relativ deutlich gemacht hat, dass der das ziemlich albern findet, dass CM Punk hier plötzlich in der UFC auftaucht und denkt, er könnte auf dem höchsten Level MMA betreiben, sage ich jetzt mal. Dabei hat er ja nur beschrieben, was er gesehen hat letztendlich, ne? Naja, er hat sich schon auch detaillierter dazu geäußert. Kann man schon sagen, dass er das schon so ein bisschen, schlecht geredet hat. Das, ich lasse das sogar gelten, dass Leute sagen, Rogan hätte das schlecht geredet. Aber um eins mal klarzustellen, Joe Rogan ist was seine Credibility mit Kampfsport angeht, glaube ich, extrem hoch angesehen. Und das zeigt sich auch darin, dass zum Beispiel ein GSP ihn einlädt, um von Joe Rogan Kicks gezeigt zu bekommen. Und Joe Rogan natürlich auch in Sachen Jiu-Jitsu, sag ich mal, dann doch gar nicht so schlecht ist. Und da auch nicht nur durch Eddie Bravo, sondern ich glaube auch allgemein durch viele andere Coaches einiges auf dem Kasten hat. Sprich, auf was ich hinaus will eigentlich, ist, dass so ein Joe Rogan sich, glaube ich, einfach im Vorfeld schon im Klaren ist, dass das nicht funktionieren kann. Du kannst nicht davon ausgehen, dass du ohne jeglichen Background in Sachen, egal welcher Kampfsportart, in die UFC kommst und dann auf diesem Level kämpfen kannst. Und das ist einfach Quatsch und das schadet letzten Endes auch dem Sport, weil ich verstehe den Entertainment-Aspekt dahinter. Ja, ich verstehe, warum die UFC sagt, CM Punk bringt uns Buys sozusagen, ja, wir verkaufen dadurch mehr Pay-Per-Views, weil es ist eine Attraktion und deswegen springen wir auf diesen Zug auf. Ich verstehe die Seite der UFC. Allerdings hat ja CM Punk das die ganze Zeit mehr oder weniger so ausgedrückt, dass er halt immer den Traum hatte, mal zu kämpfen und er hat jetzt nicht gedacht, dass er seinen ersten Kampf in der UFC bestreiten wird, aber dadurch, dass Dana White ihm diese Möglichkeit eröffnet hat, hat er zugeschlagen, sozusagen. Und da muss man natürlich schon sagen, also irgendwie hätte man sich ja vielleicht im Vorfeld schon mal zusammensetzen können mit ein paar Coaches und also bevor man den Vertrag unterschreibt. Und ich glaube nicht, dass egal welcher Coach da vor Ort ist, zu ihm gesagt hätte, du in 2 Jahren, das krieg mal hin, dass du da in der UFC kämpfst. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist unrealistisch. Das ist einfach unrealistisch. Was ist denn jetzt mit dir los hier? Ich wollte mich jetzt gerade voll in so ein... Was ist denn? Du kommst einfach hier rein und nimmst die ganze Dynamik der Sendung auseinander im Endeffekt hier. Ja, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Das macht die immer so. Die hat sich hier einfach reingeschlichen, heimlich, ganz leise. Dann taucht die auf einmal neben mir auf, wie so ein Buckelwal mitten im Atlantik. Und dann sagt sie, ich darf da nichts sagen. Schön Double-Leg-Takedown und dann Renegade-Choke angesetzt. Hast du das so gemacht? Deswegen funktioniert dein Internet jetzt wieder? Ja. Das hat funktioniert. Nee, also ich will das nochmal fertigstellen. Also kommt so ein CM Punk praktisch dahergelatscht und möchte sich jetzt verwirklichen und UFC-Kämpfer werden. Und so ein Joe Rogan hat halt einfach das gesagt, was er denkt, dass das einfach Quatsch ist, dass das nicht funktionieren wird. Und er hat ja auch nie irgendwie CM Punk kritisiert dafür, dass er diesen Traum hat oder irgendwas, ja. Er hat halt nur gesagt, das kann eigentlich nicht funktionieren. Also ohne jeglichen Background 2 Jahre zu trainieren und dann auf so hohem Level zu kämpfen, kann nur in die Hose gehen. So, und dann Joe Rogan dafür zu kritisieren, finde ich schon ein bisschen albern. Und vor allem, wenn es von Helwani kommt, die alte Mistsau. Kann ich nicht anders sagen, weil das ist natürlich dieser Helwani, der geht mir so auf den Sack mittlerweile. Weißt du, da kämpft sein bester Kumpel, ja, sein bester Kumpel kämpft da, oder von mir aus einer seiner Kumpels in der UFC, und er hält danach eine halbe Stunde im Plädoyer dafür, dass man das respektieren müsse, dass er da in den Oktagon steigt und so. Ich meine, allein da diskreditiert er sich doch schon wieder als Journalist, weil er es einfach gar nicht schafft, seine Freundschaft zu CM Punk vom eigentlichen Geschehen zu trennen. Denn, um es mal auf den Punkt zu bringen, Peter, ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, und wahrscheinlich sogar noch viele Menschen darüber hinaus, würden für eine halbe Million Dollar für 3 Minuten in den Oktagon steigen. Und zwar ohne Training. So, CM Punk hat davor noch 2 Jahre bei einem der besten Camps trainieren dürfen, wurde sozusagen noch eine gewisse Art und Weise vorbereitet, muss dann da in den Oktagon steigen und kriegt dafür 500.000 Dollar. Und das ist jetzt eine respektable Leistung. Wobei, ich muss ja ehrlich sagen, ich finde eigentlich die Vorbereitungszeit, ich glaube, das ist sogar das Respektablere, wenn man ehrlich ist. Also die 3 Minuten da in den Käfig steigen für 500.000, das klingt wirklich lachhaft. Aber ich glaube, wenn du so ein ausgesorgter Millionär bist, dich da 1,5 Jahre lang durchzuquälen, wobei, das wäre ja auch noch eine Frage, musste er sich da Typ durchquälen? Ist ja auch völlig Latte. Das Ding ist doch, ich frag dich mal, du hast ja bestimmt schon mal was von einem Fitnessstudio gehört. Mhm. Da gehen Leute hin und bezahlen dafür, dass sie sich da durchquälen. Ja, klar, natürlich. Also es ist halt immer so eine Frage der, wie man es auffassen möchte. Natürlich kann ich sagen, er musste sich da 2 Jahre hart durchkämpfen und es war bestimmt nicht einfach für ihn. Andererseits, ich kenne das ja auch von mir, wenn ich zum Beispiel Sport mache, liebe ich das auch, danach wirklich fast zusammenzubrechen vor Erschöpfung. Es gibt mir irgendwie ein geiles Gefühl so. Also kannst du nicht anders sagen. Das würde ich ja auch nicht jedes Mal hingehen und das machen. Ja, bestimmt, aber ich glaube, Fitnessstudio ist da schon noch eine andere Nummer, als sich da regelmäßig auf die Schnauze hauen zu lassen. Absolut. Aber ich sag mal, aber abgesehen davon, ich glaube, für 500.000 würde ich mich sogar in den Oktagon tragen lassen. Oder auf Kugeln da reinlaufen. Ich würde 500 € dafür bezahlen, dass ich im Oktagon kämpfen darf. Ja. Wenn die UFC zu mir kommen würde und würde mich fragen, du... gut, Reggie, wie sieht's denn aus? In 2 Jahren könnten wir dir so einen Kampf klar machen gegen Mickey Maus. Hättest du da Lust? Musst du halt 500 € für bezahlen. Ja, würde ich machen. Einfach nur, um dieses Gefühl mal zu erleben, wie das ist, da zum Oktagon zu laufen. Natürlich würde ich voll auf die Fresse kriegen, aber unterscheidet sich jetzt nicht allzu sehr von CM Punk, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Problem, was ich habe, ist, dass man so tut, als wäre das eine mega respektable Leistung von CM Punk, dass er da zum Oktagon läuft. Fast schon ritterhaft muss man ihn dafür huldigen, dass er jetzt da diesen schweren Gang geht. Ey, der kriegt dafür 500.000, das reicht gar nicht. Der kriegt ja noch Pay-Per-View-Points obendrauf. Also der wird über 1 Million $ für die Scheiße bekommen. Ja, weil der Pay-Per-View wird wahrscheinlich weit über 500.000, 600.000 Mal verkauft worden sein. So sind die ersten Schätzungen, muss man sagen. Und CM Punk ist natürlich auch ein Grund dafür, dass der Pay-Per-View so gut über die Ladentheke geht. Das möchte ich ja nicht in Abrede stellen. Andererseits möchte ich aber mal so behaupten, wenn du so einen Jose Aldo nimmst, ja, der kriegt zum Beispiel auch 500.000 pro Kampf, wenn er den gewinnt. Ja, also wenn du jetzt Jose Aldo gegen Max Holloway anstelle von CM Punk gegen Mickey Gall auf die Card gepackt hättest, dann würde ich mal so sagen, dass sich da wahrscheinlich die Buy-Rate nicht so viel verringern würde. Und du würdest insgesamt natürlich auch noch den Sport nach vorne bringen, weil ja die Competition deutlich besser ist. Also ich lasse auch nicht nur das Argument gelten, ja, CM Punk bringt hier Pay-Per-View-Buys. Es ist natürlich nicht falsch, ja, er bringt Leute dazu, sich diesen Pay-Per-View zu kaufen, gar keine Frage. Aber dann können wir auch in Zukunft irgendwie 2 nackte Frauen im Oktagon kämpfen lassen, weil da schalten bestimmt auch 20.000 Leute mehr ein. Also ich verstehe, warum es für CM Punk irgendwie geil ist, diese Reise sozusagen anzutreten und dann das Ganze wirklich im Oktagon fast ja zur Ejakulation bringt zu lassen. So, ja, da ist halt für ihn so der Moment, weißt du, so jetzt endlich steht, du hast ja auch gesehen, wie er das aufgesaugt hat, als er zum Oktagon gelatscht ist und die Ankündigung von Bruce Buffer, das war genau sein Ding, ja, aber in dem Moment, wo ich weiß nicht, wer der Referee war, aber in dem Moment, wo es losging, da war es halt nicht mehr sein Ding. Und ich kann ihm dafür irgendwie keinen Respekt zollen, nur dass er diesen Weg gegangen ist, ja, und diese 2 Jahre absolviert hat. Hey, da gibt's so viele andere, die das genauso machen und keine 500.000 dafür kriegen. Ja, und deswegen gebe ich einen Fuck drauf im Nachhinein. Also mir ist es auch egal, ob die UFC sowas macht. Mich stört mehr, Unverständnis vieler, in Anführungsstrichen, Fans, dass so Leute wie Joe Rogan das Ganze nicht ganz so ernst nehmen. Das kann ich fast nicht glauben, dass so viele Leute damit ein Problem haben. Ist für mich ein Rätsel. Ich kann nicht nachvollziehen, wo jetzt genau der Kritikpunkt war. Ich habe auch, also den Schnipsel da von Helwani habe ich mir auch nicht angetan. Wobei, ein Schnipsel ist gut, ne? Eine halbe Stunde hat er sich anscheinend ja darüber ausgelassen. Ja, wie immer halt. Wenn genau, es um seine Belange geht. Aber wo der genaue Kritikpunkt sein soll, ich meine, was hat der denn Schlimmes gemacht? Hat der jetzt zu hartes Vokabular verwendet für das, was da passiert ist? Ja, er hat es letzten Endes so gesagt. Er hat, wenn du Rogan kennst, dann kannst du noch viel mehr reininterpretieren. Wenn du zum ersten Mal ein Pay-Per-View siehst, würdest du wahrscheinlich nach der Ankündigung oder nach der Besprechung von Joe Rogan sagen, ja, okay, der ist sich auch nicht ganz sicher, ob CM Punk das Zeug dazu hat, im Oktagon zu kämpfen. Mhm. Und Der war doch die ganze Zeit äußerst zuvorkommend gegenüber CM Punk sogar, meiner Meinung nach. Als hier Tyron Woodley und Anthony Pettis vorher bei den Prelims zusammen da standen und sich über CM Punk ausgelassen haben, da hat er doch gesagt, wenn diese beiden Champions über CM Punk so sprechen, dann muss da was dahinter sein. Ja, und selbst danach ist er ja quasi noch enttäuscht worden, obwohl er so vielen Leuten, die auch Ahnung haben vom Sport, und alle haben zumindest in die Richtung sich geäußert, ja doch, wir werden etwas überrascht sein. Und dann passiert trotzdem das, was wir da alle gesehen haben. Nicht ein Schlag getroffen und einfach auf dem Boden, und das Thema, von da an gab es ja nichts, der hat nichts zeigen dürfen, weil einfach kein Potenzial da gewesen ist. Der hat einmal den Naked Joke verhindert, muss man sagen. Aber ich glaube, es war aus Versehen. Es war zufällig, glaube ich. Ja, ich meine, es kann ja echt noch gut sein, dass er da halbwegs gute Defense gezeigt hat. Ist ja Nein. Das lasse ich überhaupt nicht so stehen. Er hat nicht halbwegs gut, überhaupt keine Defense gezeigt. Das, wie gesagt, nur weil ihm das da einmal so mehr oder weniger gelungen ist, da diesen Joke zu verhindern, da kann man auch sagen, dass Mickey Gall da nicht so richtig das Gefühl hatte, den jetzt durchziehen zu können, und weißt du, also wir können unter Punks Performance einen Strich ziehen und sagen, das war nix. Punkt. Ja. Da gibt's auch nichts schön zu reden. Gar nicht. Muss man auch nicht. Genau, muss man auch nicht. Nee, ist ja wirklich. Ich gehe auch schwer davon aus, dass Punk selber, wenn er sich das anguckt, wird er auch sagen, ja, nee, wahrscheinlich würde er sagen, da konnte ich mein Potenzial nicht zeigen. Aber er wird auch sehen, dass das keine gute Leistung war. Ja, dann ist der, hat er ja auch schon gesagt, na, bei der Pressekonferenz. Also da, wie gesagt, ich nochmal, es geht hier nicht irgendwie gegen CM Punk oder sonst irgendwas. Ja, damit hat das überhaupt nichts zu tun. Es geht mir wieder darum, dass der Helwani die ganzen Lemminge da aufstachelt, dass man jetzt wohl am besten noch gegen Joe Rogan shooten soll, mehr oder weniger. Und das Ding ist halt, natürlich, Rogan hat sich im Vorfeld schon häufiger in seinem Podcast sehr skeptisch zu der ganzen Sache geäußert. Und auch im Podcast, wenn man Rogan, das wollte ich vorhin sagen, kennt, hört man einfach raus, dass er extrem skeptisch ist, was die Sache angeht, und das wahrscheinlich nicht befürworten würde, wenn man ihn fragen würde. Und er macht da keinen Hehl draus, und er versucht da nicht irgendwie alles auf heile Welt zu machen, sondern er ist der Color-Commentator und er kommentiert das einfach auch so, wie er es sieht, und das finde ich auch gut. Und wie gesagt, Helwani kommt einfach aus der Situation heraus, dass er zum einen Joe Rogan kennt und weiß oder mehr rein interpretieren kann, oder nicht interpretieren kann, aber mehr reindeutet in Rogans Äußerung als nötig. Ja, er interpretiert das schon richtig, was Joe Rogan da durch die Brille sagt. Aber man muss das ja nicht dann für den Casual-Zuschauer auch noch so aufdröseln, dass es dann wirklich so richtig mehr oder weniger mit der Faust aufs Auge gedrückt wird. Und das nächste ist halt, dass Helwani aus einer Position kommt, dass er sich jeden Tag einen Wichs darauf, dass er mit Punk zu seinen WWE-Zeiten Exklusivinterviews geführt hat. Das sage ich ja schon immer wieder. Helwani ist ein Selbstdarsteller, und für den ist das Geilste, was es gibt, als er mit CM Punk, als CM Punk so auf dem Höhepunkt seiner Wrestling-Karriere war, dass er dann immer, ich glaube, im März rum oder Februar rum immer diese Exklusivinterviews mit Punk bekommen hat. Und das ist halt einfach ein Kumpel von ihm. Ja, das ist ein Buddy von ihm, und natürlich ist das dann für dich anders, als wie wenn es nur irgendein Kämpfer wäre. Und das kritisiere ich als Journalist. Ja, darf das auf keinen Fall durchschimmern. Das ist meine Meinung. Das darf nicht durchschimmern. Und er möchte ja ein ernst genommener Journalist werden. Ja. Er wird ja schließlich auch dafür bezahlt. Also, stell dir mal vor, Rogan würde bei seinen Kumpels, da sind ja wirklich viele Freunde von ihm, sind ja Kämpfer in der UFC. Und der muss ja trotzdem diese Kämpfe callen. Und stell dir mal vor, der würde jedes Mal da sagen, also jedes Mal sehr, wie sagt man, biased, wie heißt es richtig? Du weißt schon, was ich meine. Ja, voreingenommen, mal, ja, oder genau, sich auf eine Seite schlagen, ja. Ja, für jedes Mal seinen Kumpel über den grünen Klee loben, und alles, was der andere macht, ist nur Zufallsprodukt. Das will doch auch keiner. Das ist richtig, was du sagst, aber es geht ja eigentlich noch eine Kategorie höher. Denn es ist ja nicht nur so, dass er praktisch seinen Kumpel dann im Kampf besser dastehen lässt, als er ist, sondern er beschwert sich dann, also so wäre es dann, wenn Rogan so wie Helwani ticken würde, er beschwert sich dann noch, wenn Mike Goldberg zum Beispiel sagt, ja, hier, Kämpfer XY, der landet ja überhaupt keinen Schlag. Und dann müsste Rogan so abgehen, ja, wie kannst du das sagen? Das ist vielleicht deine Taktik. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das musst du doch mal respektieren, dass er hier so gerade am Boden liegt, auf dem Rücken und gar nichts macht. So, und das ist diese Hirnrissigkeit aus meiner Sicht. Du kannst dich doch nicht hinstellen und als Journalist, ja, er ist ja der große MMA-Journalist, der zwar nicht im Rampenlicht stehen will, aber immer im Rampenlicht stehen will. Also, man kann es nicht ändern. Also, er steht halt immer zufälligerweise mitten in der Kamera, und mir ist es jetzt auch ein paar Mal schon aufgefallen, er hat schon eine Taktik, wie er bei Pressekonferenzen ins Mikrofon spricht. Da müsst ihr mal alle darauf achten. Ariel Helwani nimmt nicht das Mikrofon und spricht rein, sondern hält es immer noch so ein bisschen weg, dass die ersten Worte ganz leise nur sind oder relativ leise. Und dann versucht er immer, mit seiner Art zu sprechen, zu so einem Höhepunkt hinzuleiten, den es eigentlich in der Frage nicht gäbe, wenn man sie normal formulieren würde. Aber das hebt sich schon wieder irgendwo ab. Also dieser Hampelmann, du, also der geht mir so auf den Sack, muss ich dir ganz ehrlich sagen, mit seiner scheiß schleimigen, also so. Ah, du bist doch voreingenommen. Ja, bin natürlich, aber ich möchte ja auch nicht MMA-Journalist sein, deswegen kann ich das ja sein. Peter, ich habe mir hier ein Spiel einfallen lassen, dazu brauche ich aber Licht und du ein Blatt Papier. Okay, warte. So. Ich muss tatsächlich laufen dafür. Hat der Peter jetzt ein Blatt Papier und einen Stift? Willst du eben laufen? Willst du eben jemanden anrufen? Dann kann ich. Nein, ich will überhaupt niemanden anrufen. Du immer mit deinen Anrufen, das ist ja schrecklich. Ey, du machen irgendwelche Idioten, rufen die ganze Zeit bei mir an. Peter? Ja. Der Peter ist weg. Ne, bin ich weg? Das gibt's doch gar nicht. Peter, kannst du mich noch hören? Ich höre dich sehr gut. Ja, ich kann nur den Peter nicht mehr hören. Das ist jetzt hier wieder ein technisches Problem. Das hatte ich schon mal mit André Peschke. Okay. Da ist er wieder, der Peter. Jetzt kann ich ihn wieder hören. Sehr gut. Also ich bin aber noch nicht unterwegs gewesen. Ich muss eben laufen für einen Zettel. Aber mach ich. Dann mach das mal. Dann mache ich mein Soundboard hier mal juckig. Mach das. So, mach mal. Hol mal einen Zettel und Papier. So, ich habe natürlich jetzt hier wieder aus aktuellem Anlass sozusagen habe ich mein Soundboard erweitert. Also ihr kennt natürlich die großartigen Sounds wie zum Beispiel. Hey, I'm not surprised, motherfuckers. Genau. Und natürlich auch diesen hier. I want to say that UFC Fight Pass is amazing. I'm so happy to fight for UFC Fight Pass. Also den vermisse ich schon ein bisschen. Dann habe ich natürlich, weil wir dachten, dass das Batzen voll durch die Decke geht. Ich bin im Übrigen wieder da. Und der beste Kommentator ever. Genau. Und neu in meinem Repertoire habe ich Alistair Overeem aufgenommen, der nach seiner K.O.-Niederlage Folgendes gesagt hat. And I clearly felt a tap. Ja, also das sind meine Nippel auf dem Soundboard. So, Peter hat ein Papier und einen Stift, das ist super. Denn Peter, hätte ich natürlich mal die Musik schon vorbereiten können. Aber da bin ich ein Schöngeist und mache das live in der Sendung. Und zwar habe ich das Spiel mir einfallen lassen. Das heißt, CM Punk. Warte, ich muss mal anfangen. Jetzt habe ich es versaut. Ab geht's. Das Spiel heißt CM Punks UFC Debüt Stadt, Land, Fluss. Schön, oder? So, Hammer. Jetzt pass auf, jetzt musst du dir natürlich die Kategorien aufschreiben, das ist ja klar, weil so ein Stadtlandfluss, das weiß man, denke ich mal, auch im Hause Peter, besteht aus, in dem Fall, 1, 2, 3, 4, 5 Kategorien. Ich bin Schiedsrichter und Mitspieler zugleich, das liegt daran, dass wir nur zu dritt sind. Mhm. Also, die erste Kategorie, für die du dann gleich ein Wort finden musst, ist ein Submission-Move, den CM Punk nicht kann. Das ist erstmal sehr einfach. Das auszufüllen. Also schreibst du mal auf, Submission Move, den CM Punk nicht kann. Das ist die erste Kategorie. Mhm. So, die zweite ist ein Promi, der CM Punk besiegen kann. Das ist die zweite Kategorie. Du musst einen Promi benennen, der CM Punk besiegen kann. Finde ich bislang noch relativ einfach. Jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. Etwas, das CM Punk nach dem Weightcut kotzen kann. Das ist entscheidend, dass es nach dem Weightcut, also das heißt, eine Pizza wird es nicht sein. Ja? Okay. Hast du aufgeschrieben? Ja, nach dem Weightcut. Kotzen kann, genau. So, und dann die vierte Kategorie. Körperteil, das sich CM Punk verletzen kann. Also hier ist klar, musst du irgendwas aufschreiben, was man sich verletzen kann. Also ist im Endeffekt alles möglich bei CM Punk. Und die letzte Kategorie ist eine Sportart, in der CM Punk nicht verliert. Okay. Ja, das ist natürlich die Königsdisziplin, hinten da was zu finden. Also das ist nicht leicht. Und wie du mit Sicherheit weißt, funktioniert Stadtlandfluss so, dass einer A sagt, der andere Stopp und dann sagt er den Buchstaben und dann geht's los. Ist klar, oder? Jawohl, ist klar. So, nicht, dass ich dich hier verwirre. Und wenn der Erste oder wenn du oder ich praktisch alle Kategorien ausgefüllt haben, dann muss man sofort sagen, Stopp! Und dann müssen die Stifte natürlich weg sein und dann danach gibt's die Punkte. Soweit so klar? Soweit so klar. Gut, du sagst den Buchstaben. fängst praktisch an mit A. Das ist, also da fängst das Alphabet an, Peter, nicht, dass wir da durcheinander kommen. Mit A fängst du an, ich sag Stopp und dann sagst du den Buchstaben. Nochmal bitte? Peter. Das habe ich, ja, das habe ich nicht verstanden. Wo fängt das Alphabet an? Vorne. Okay. Also, sag mal A und dann zählst du los. Also, die Buchstaben durch. Okay. A. Stopp. Oh, J. J, ab geht's. Eine Submission? Eine Kategorie fehlt mir noch. Geht mir genauso. Wollen wir stoppen? Sonst wird es, glaube ich, zu lang. Peter? Ja. Ich bin schon wieder Peter nicht. Ich bin aber noch da. Der hat wahrscheinlich schon lange Stopp gesagt. Ja. Das ist ja wieder unglaublich. Das auch so. Peter, sag mal nichts. Bleib mal ganz ruhig. Ja. Jetzt höre ich dich wieder. Hast du schon länger Stopp gesagt? Nee, mir fehlt auch noch eine Kategorie. Aber wieso du mich schon wieder nicht mehr hörst? Nee, es liegt an meiner Technik, nicht an dir. Ich habe gefragt, hast du eine Submission? Nee, genau das ist mein Problem. Let's call it a day. Nee. Googelst du gerade? Das würde ich nie machen. Okay, dann haben wir halt da nix. So. Also das ist schon eine riesen Niederlage für uns beide. Echt? Also gut. Peter, dann werten wir die erste Runde aus. Die Punkte werden wie folgt verteilt. Wenn wir beide das gleiche haben, dann bekommen wir beide nur 5 Punkte. Wenn wir beide was anderes haben, aber was richtig ist, dann beide 10 Punkte. Und wenn nur ich oder du was hast und der andere halt praktisch nichts, dann 25 Punkte. Los geht's beim Submission Move, da haben wir beide nichts, deswegen können wir das relativ schnell beenden, diese Kategorie. So, jetzt kommt's. Promi, der CM Punk besiegen kann. Welcher Promi kann denn CM Punk besiegen, Peter? Ja, ich habe Jenna Jameson aufgeschrieben. Jenna Jameson, die kennt man woher? Die dreht Filme für Erwachsene. Jenna Jameson dreht Filme für Erwachsene. Und das ist. Jameson, aber ist egal. Aber es ist schon schwierig, wenn es Promi sein soll, den ich jetzt zum Beispiel noch nie gehört habe. Ja, dann okay. Weiß ich nicht, ob man da jetzt. Also ich möchte ja nicht päpstlicher als der Papst sein, aber ich zum Beispiel habe Jenny Elvers geschrieben. Das ist definitiv ein Promi, der CM Punk besiegen kann. ja. Okay, würde ich jetzt mein Veto einlegen wollen, aber zieh mal durch. Ich habe den Kampf schon letzten Endes vor Augen. Also es wäre praktisch so, dass Jenny Elvers zum Oktagon torkelt, muss man leider Gottes sagen, und dann praktisch einfach so kennst du das, wenn du betrunken bist und schwankst so auf einer Stelle? Mhm. Die ist im Endeffekt, musst du dir die vorstellen, wie so ein wie nennt sich denn diese Schlagdinger da, wo man so dagegen haut und die auf so einer Feder sind. Wie heißen da so ein Schlagpfosten? So ist Jenny Elvers. Also ja. Punk würde auch mit seinem komischen Clothesline da angesprungen kommen, würde an Jenny Elvers praktisch abfedern und der Rückschlag von Jenny Elvers würde CM Punk ausnocken. So habe ich mir das vorgestellt. Das sind also ganz klar 25 Punkte für mich, Peter. Damit bin ich eindeutig in Führung. Hat die nicht auch schon beim Promi-Boxen oder so etwas mal mitgemacht? Vielleicht hat die tatsächlich Kampfsporterfahrung. Das ist natürlich möglich. Die hat wahrscheinlich schon die stand dann schon länger in einem Ring als CM Punk. Das ist natürlich wirklich eine Leistung. da bin ich mal wieder auf eine Goldgrube gestoßen. So etwas, das CM Punk nach dem Weightcut kotzen kann. Das liegt natürlich auf der Hand. Das ist ein Joghurt. Oh, den habe ich aber auch. Sorry. Oh, beide nur 5 Punkte. Das ist aber wirklich, das war wirklich leicht. Joghurt, ja. Das kennt man ja, dass man vor dem Weightcut sich erstmal 3-4 Joghurts reinhaut. Genau. Ja, flutscht besser. So, ein Körperteil, das sich CM Punk verletzen kann, Peter. Ja, ich habe da ganz offensichtlich das Jochbein geschlagen. Das gibt es nicht! Ah, das war aber auch zu einfach wahrscheinlich. Das war zu einfach. Da müssen wir jetzt in der zweiten Runde ein bisschen kreativer werden. Auch ich habe das Jochbein benutzt als Körperteil. Und ja, gut, dann die Sportart, in der CM Punk nicht verliert. Das ist tricky, denn da gibt's nicht allzu viele. Peter, ja. Ich frage erstmal dich. Ja. Welche Sportart meinst du denn könnte CM Punk dominieren? Also ich halte das jetzt natürlich, dominieren ist schon wieder schwierig, aber nicht verlieren kann er im Yoga. Ich sag mal so, der CM Punk, der hat so kleine Füße, ich kann mir vorstellen, dass der umkippt. Das ist sogar im Yoga verliert. Ja, der hat so kleine Fußflächen unten, der kippt um beim Yoga. Also ich möchte jetzt nicht so ein so strenger Schiedsrichter sein, aber beim Yoga und CM Punk mache ich mir wirklich Gedanken. Auch mit den komischen Ohren kann ich mir gut vorstellen, dass er da das Gleichgewicht nicht richtig halten kann, weil du weißt ja, dass sich der Gleichgewichtssinn, der sitzt im Ohr und dann guckt er immer raus, damit er weiß, ob er nach rechts oder nach links kippeln muss. Also Peter, im Yoga, da verliert er. Überleg mal, Joe Rogan macht Yoga. Oh, stimmt. Ja, und die meisten Hausfrauen machen Yoga, habe ich gehört. Ja, wobei ich da jetzt Joe Rogan einen kleinen Vorteil gegenüber den Hausfrauen unterstelle. Aber nur, weil er klein ist. Jetzt sag ich dir mal, welcher Sportart CM Punk auf keinen Fall verlieren würde. Das ist nämlich ganz einfach, das ist nämlich Jojo. Jojo kann, also mit so einem Jojo spielen, das kann CM Punk super. Und jetzt wirst du dich natürlich fragen, wie kommst du denn auf so einen Scheiß? Das macht ja gar keinen Sinn. Ich kann es dir erklären, das ist, der hat nämlich immer ganz viel Zeit gehabt zwischen den Trainingssessions, weil da hat er ja meistens nur so zugeguckt, denke ich mal, weil also mitgemacht kann er nicht haben. Und dann stand er praktisch immer so da und hat mit dem Jojo geübt. Deswegen... Also ich glaube, wenn er Jojo spielt, runter kommt er und dann wird er wahrscheinlich unten gehalten. Ja, dann kann man ja immer auf den Kopf drehen. Dann rollt Jojo wieder zurück. Okay, das ist vielleicht CM Punk in so einem riesengroßen Rad irgendwie eingespannt und man kann das immer so nach oben und nach unten drehen. Letzten Endes schlägt man da auch der Schwerkraft irgendwie ein Schnippchen. Das ist doch gar nicht. Das Aerospace Center bei Duke Rufus. Das ist ja Wahnsinn. So, Peter, wie viele Punkte hast du denn? Ja, du hast... Ich habe keinen, glaube ich, jetzt, oder? Na doch, du hast 10, glaube ich. Du hast ja bei CM Punk kotzen kann, hast du Joghurt richtig? Ah, ja, genau, haben wir beide, genau. Richtig. Genau, und beim Körperteil haben wir es auch beide. Die leiden, leider die beiden anderen Kategorien, waren falsch, muss ich leider Gottes sagen. Scheiße. Das ist halt scheiße gelaufen für dich. Ich kenne CM Punk auch noch nicht so lange, ne? Das muss man auch immer sagen. Ich bin auch unzufrieden mit meiner Runde. Ich habe nur 60 Punkte. Also das heißt, es wird nochmal spannend in der nächsten Runde. Und diesmal drehen wir natürlich den Spieß um. Jetzt sage ich A und du sagst nämlich Stopp, Peter. Okay, ich hoffe, du hörst meinen Stopp. A. Stopp. Stopp, stopp, stopp. N. Stopp. N wie Nordpol. Stopp gesagt, Peter? Stopp, ja. Jetzt höre ich den wieder nicht, dieses YouTube und alles, das ist mir alles zu actionreich. Peter? Ja. Was ist denn das immer? Also die Technik, da muss ich nochmal rein. Also jetzt gibt es hier keine Pausenmusik mehr, das funktioniert ja alles nicht. Peter, jetzt hast du schon Stopp gesagt? Ja, habe ich. Das gibt's doch gar nicht! Techniker von der Telekom anrufen, glaube ich. Es liegt nicht an deiner oder meiner Internetleitung, sondern die Technik an sich... verträgt sich nicht. YouTube und der Rest der Welt vertragen sich einfach nicht. Du hast schon Stopp gesagt? Ja, ich habe 5. Ich habe 5. Und ich bin mir diesmal ziemlich sicher, knallt alles. Also ich bin mir da noch überhaupt nicht sicher, denn ich habe nur 2. Aber gut. Okay. Gut. Dann fangen wir an beim Submission Move, den CM Punk nicht kann. Easy peasy. Neck Crank. Tja. Den... Da muss ich mir noch mal ganz kurz angucken jetzt im Internet, ob er den Neck Crank nicht könnte. Ob er den kann oder nicht kann? Crank. Das kann natürlich sein, der ist ja ehemaliger Profi-Catcher. Er ist Profi-Catcher, so kennt man ihn. Das wissen viele nicht, aber früher hat er sein Geld mit Catchen verdient. Also gerade da hat er das ganz oft gezeigt. Das schon mal gelernt hat. Peter, da hat er ihn noch ganz oft gezeigt. diesen Neckcrank. Echt? Aber das ist also. Vielleicht, früher war es ja nur Show, um niemandem weh zu tun. Weißt du, vielleicht kann das nicht. Du meinst, dass man einen Neckcrank, wenn's, also pass mal auf, ich schick dir jetzt zum Beispiel mal ein Bild, ich weiß, danach ist die Sendung wahrscheinlich direkt beendet, weil. Ja, wenn du irgendwas noch im Internet empfängst, dann geht gar nichts mehr. Und ich würde mal sagen, wenn ich dir das jetzt hier gleich schicke, das ist schon sehr nah dran an einem Neckcrank. Okay. Wie geht denn das hier? Ach so. So. So, in einer halben Stunde müsstest du das Bild dann auch aufrufen können. Ich habe immer Angst, wenn Peter irgendwie überhaupt was sagt oder was empfängt, dass wirklich da bei dir zu Hause die Lichter ausgehen. Ja, hab ich, warte. So, das ist ja schon sehr nah dran an einem Neckcrank. Aber nee, das ist, was du mir geschickt hast, ist doch eher ein Kimura-Lock. Er hat doch da die Finger am Handgelenk von wer auch immer das da ist. Ja, na gut. Peter, dann möchte ich mal nicht so sein, weil es könnte sein, dass mit meinem Vorschlag es auch noch eine Diskussion geben könnte. Ich möchte mal so großzügig sein und gebe dir schon mal 10 Punkte. Die unter Umständen aus 25, auch noch 25 werden könnten, sollte mein Move, den CM Punk nicht kann, sollte der abgeschmettert werden von dir. Mhm. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das eigentlich ein legiter Move ist, und zwar die sogenannte Nasenhöhlenklammer. Das ist ein Submission-Move, der wirklich sich großer Beliebtheit erfreut, gerade, also ich glaube, die Schwarzgürtel von Hanzo Gracie, die lernen den dann wirklich erst ganz zum Schluss. Das ist, muss man kurz sich praktisch vorstellen. Kurz bevor jeder weiß, wird er gut, ne? Ja. Genau, man muss sich praktisch vorstellen, man steht sich gegenüber und dann nimmt der eine halt den Zeigefinger und den Mittelfinger. Ja, das kann ich gar nicht aussprechen. Ich habe immer sofort Angst, dass dann unsere Sendung gesperrt wird. Wenn man, darf man Mittelfinger noch im Radio sagen eigentlich? Ich glaube, Mittelfinger ist okay. Stinkefinger darf man nicht. Jetzt müssen wir es wegpiepen. Also, und die steckt man dann praktisch in die Nasenhöhlen seines Gegenübers und dreht die so leicht ein. Welcher Finger wo? Das kann man variieren. Das ist ja auch dann, sag ich mal, davon aus, also hängt davon ab, wie rum man dreht. Also, okay. Ob du Rechtsdreher oder Linksdreher bist, das ist, ja, kommt auch wieder drauf an. Also, ich würde mal sagen, das sind schon 10 Punkte für mich auch. Ja, ich kann da jetzt auch schlecht gegen argumentieren. Ja, weil du die Technik gar nicht dahinter verstehst. Also, das ist natürlich eine extrem harte Technik, die man da auch drauf haben muss. Ist ganz schwer jetzt für Normalos zu erklären, was die Nasenklammer ist. Das ist Wahnsinn. So, und Promi, der CM Punk besiegen kann, was hast du da? Habe ich Norbert Blüm hingeschrieben. Mhm. Norbert Blüm, wie siehst du? Norbert Blüm, ich bin mir ziemlich sicher, allein von der Körpergröße her kann CM Punk Double Leg Takedown nicht verteidigen und dann, ja, wie es dann von da aus weitergeht, haben wir ja jetzt gesehen. Also du meinst also, dass Norbert Blüm CM Punk via Double Leg Takedown auf dem Boden und dann irgendwie Ground and Pound, was auch immer. Ich gebe dir prinzipiell recht, aber ich habe bei Norbert Blüm ein bisschen Angst davor, dass er einfach unter CM Punk drunter durchläuft, weil wir wissen ja, dass Norbert Blüm sehr klein ist und dass er dann einfach in seiner Euphorie einfach unter CM Punk so durchrennt. Sogar unter der Clothesline drunter durch? Das auf jeden Fall. Also so hoch kommt der Nobby niemals. Oder sogar dann unterm Schritt durch, also quasi den tunnelt. Also, kann natürlich sein, ja. Also diesen Double-Leg-Takedown, den kann ich mir nicht vorstellen von Norbert Blüm. Aber was ich mir vorstellen kann, und vielleicht können wir da ins Geschäft kommen, um dir ein paar Punkte rüberwachsen zu lassen, ist natürlich, dass Norbert Blüm sowas sagt wie, guck mal da oben und CM Punk guckt da hoch und der Norbert Blüm ihn dann so die Hose runterzieht, oder hochzieht, so hinten in die Kimme rein und dass CM Punk sich dann unheimlich blöd vorkommt und denkt, er blamiert sich und dass er dann einfach aufgibt. Das könnte ich mir vorstellen. Also von daher, da kriegst du 25 Punkte, Peter. Okay. Weil ich hab da nix. Fett. Ja, du holst auf. Etwas, das CM Punk nach dem Weight Cut gut kotzen kann, Peter. Da habe ich Nudelsuppe. Nudelsuppe, also ohne hier, jetzt... Wir Kampftrinker, wir wissen, Nudeln lassen sich gut kotzen. Kohlenhydrate... Vor dem Weight Cut. Peter, also ich hätte dir gerne wieder ein paar Punkte gegeben. Ja. Aber leider, Nudeln und Weight Cut, da hast du dich vor galoppiert. Ich habe da auch nichts. Wenn, nur Suppe mit nur einer Nudel drin vielleicht und er isst um die Nudel rum? Dann wäre es ja eine Ein-Nudelsuppe und okay, dann, mit ja. E wäre das. Also bei E kannst du Ein-Nudelsuppe machen, das geht. Okay. Aber in dem Fall war ja N der Buchstabe. Ja. Ja, ist dumm gelaufen. Ja, gut, dann ein Körperteil, das sich CM Punk verletzen kann. Ja, relativ easy. The Nose. Nase. Na, The Nose oder was steht denn jetzt bei dir da genau? Nee, ich hab nur Nase notiert. Okay, dann glaube ich dir das mal. Das ist natürlich, das man weiß es nicht. Gewesen, ne? Ja, also wenn The Nose, genau, das wäre dann mit S, das kannst du da nochmal, kannst du sozusagen doppelt abräumen. Das ist ja gut für später zu wissen. Also ich habe auch nichts, ist mir nichts eingefallen beim Körperteil. Ist auch schwierig. Ja, eine Sportart, in der CM Punk nicht verliert. Peter, mhm. N. Habe ich Nordic Walking. Mhm. Mann, ich bin Schiedsrichter, ich muss sowas dann hart hinterfragen. Ich sage jetzt mal so, sah das für dich, was du da im Oktagon gesehen hast, so aus, als ob der Mann selbstständig geradeaus laufen kann? Ja, weiß ich nicht. Ja, ist zumindest zu hinterfragen. Ja, gebe ich dir recht. Ja, können wir uns vielleicht auf die Hälfte der Punkte einigen oder so? Ja, da habe ich noch mal was geschrieben. Vielleicht können wir uns dann da wieder so einigen, dass wir beide, also dass ich vor allem vielleicht hier bei dieser Antwort einen Kreativpunkt bekomme. Okay. Also bei der Sportart, in der CM Punk nicht verliert, habe ich hingeschrieben nix. Da habe ich nichts hingeschrieben. Klar, es ist keine Sportart, aber es ist im Endeffekt die richtige Antwort. Letzten Endes ist es die richtige Antwort auf die Frage. Von daher, ich wäre so gütig, also, dir 10 Punkte zu geben für die falsche Antwort, aber dann würde ich 25 Punkte fürs Nix. Also, wenn wir uns darauf einigen, dass Profi-Catchen keine Sportart ist, dann gebe ich dir mit nix recht. Das ist absolut keine Sportart. Also 25 Punkte. Das würde das ja nicht King Kong Bundy machen. Also würdest du den als Sportler bezeichnen? Guck mal, wenn du jetzt zu deiner Mama gehen würdest und sagen würdest, Mama Peter, schau mal, ich zeig dir mal einen Sportler und dann kommt King Kong Bundy rein. Ja. Würde dich deine Mama da noch ernst nehmen? Wahrscheinlich ja, nicht. Ich laufe ja regelmäßig rum wie King Kong Bundy, von daher, weiß nicht, ich bin Sportler. Das betrifft jetzt nur den Kopf. Nicht, dass du die ganze Zeit mit so einem Strampelanzug durch die Gegend läufst. Doch, den Schampelanzug meinte ich eigentlich. Schön. Also ich habe immer noch 35 Punkte gemacht jetzt hier in dieser Runde. Wie hast denn du geschafft? Ich habe jetzt, 25 und 25 und 2 mal 10 sind ich bei 70 Punkte. Oh, dann hast du jetzt 80 Punkte. Yes. 80 Punkte. Ich bin bei 95. Ich finde, also ja. Peter, eine Alles-oder-nichts-Runde. Machen wir noch eine? Okay. Eine Runde und wer alles, also wir machen jetzt, diese Runde ist entscheidend, wer dann praktisch die mehr richtige Antworten hat, ja, ja. Der kommt ins Musikantenstadel. So, jetzt pass mal auf, jetzt sichere ich mich hier musikalisch ab. Okay. So ein Malheur passiert mir nicht. Nochmal, du sagst A, ich sag Stopp, du sagst Buchstabe. Okay, A. Stopp. Oh, C. Was? Ja, ich hab Stopp. Ja, musst du noch weiterschreiben? Ja, nee. Ja, gut. Na, was denn jetzt? Ich hab 5. Na gut, dann hab ich 4. Ja. Scheiße. Hab ich ja schon mal gleich einen Nachteil. Na ja, Gott sei Dank hast du oft Sachen, die ich als Schiedsrichter dann, ja, einfach ab. Ja, ich bin mir bei einer Sache auch nicht sicher, aber, Welche ist das denn? Die, Sportart. Oh, da habe ich nämlich nichts. Dann kannst du dir ja gleich mal nennen. Was ist die Sportart, in der CM Punk nicht verlieren kann? Da habe ich Chess aufgeschrieben, also Schach. Aber Chess habe ich aufgeschrieben. Zählt ja, das? Ja. Ja, es gilt ist halt nur dann, wenn ich alle meine Antworten auch in Fremdsprachen aufschreiben darf. Also, und zwar in alle Fremdsprachen, die es gibt. Ja. Also ja, dann würde ich. Ja, dann müssen wir vielleicht für nächstes Mal die Regeln festlegen. Gut, dann sind wir jetzt wieder bei 4 und 4. Beide haben 4. Ja. Die Frage ist, was am Ende gewertet wird und was nicht. Submission Move, den CM Punk nicht kann. Peter, ich habe den sogenannten, oder nicht sogenannten, das ist ja ein Move, den jeder kennt. Ich muss den gar nicht erklären. Also ein Move, den CM Punk nicht kann, ist natürlich der Kokosnuss-Legdog. Das weiß man, dass CM Punk beim Kokosnuss-Legdog wirklich ein Problem hat. Und ich weiß, jetzt sagst du, ja, Moment mal, aber Kokosnuss schreibt man ja mit K. Mit Q, mit K. Ja, aber da der Kokosnuss-Legdog ein Fachbegriff ist, muss er natürlich so geschrieben werden, wie er auch im Regelbuch steht. Und da steht er mit C. Falls sich jemand fragt, sag mal, was ist denn der Kokosnuss-Legdog? Sieht man selten im Oktagon, da gebe ich euch recht. Dann muss man sich im Endeffekt vorstellen, wie so ein Leglock mit einer Kokosnuss. Tja, da habe ich ja schon mal einen Punkt vorgelegt. Was hast du da? Ja, ich habe da den Choke de Grasse, also den Gnadenbürger quasi. Den Choke de Grasse? Ja, Choke de Grasse. Also ich dachte, das wäre ein ganz krasser Joke. Der Gnadenschuss, nur halt als Bürger. Also das finde ich kreativ und das verdient einen Punkt, Peter. Verdient einen Punkt. Danke. Ein Kreativpunkt. Ja, Promi, der CM Punk besiegen kann. Mhm. Wen hast du da? Habe ich Caroline Kebekus aufgeschrieben. Ja, also ich gebe dir da sofort einen Punkt, aber dennoch möchte ich wissen, wie Caroline Kebekus CM Punk besiegt. Ja, ich hätte gesagt, die erzählt relativ schlechte Witze. Ja, das kann sie. Und CM Punk ist allein über die deutsche Sprache, die ja relativ hart ist, so sehr verwirrt, dass er sich automatisch selber auswirkt. Ja, das ist natürlich machbar, aber unrealistisch. Aber den Punkt kriegst du trotzdem. So. Ich schreib mir zweiten Punkt auf. Promi, der CM Punk besiegen kann. Da habe ich mir überlegt, natürlich Colt Cabana. Weil der kann natürlich, Colt Cabana kennt alle Tricks von CM Punk. Also die drei. Mhm. Den Clothesline zu Beginn, den Trick kennt er. Dann kennt er den Trick, dass CM Punk sich mit den Füßen im Käfig einkrallt. Den Trick kennt er auch. Und er kennt auch den Trick, dass wenn CM Punk kurz bevor er in den Octagon reinsteigt, einfach nochmal so stehen bleibt. Den Trick kennt er auch. Den mit Grüßen oder den ohne Grüßen? Ohne. Und Colt Cabana ist ein Meister des Händeausschlagens. Also auch da hat er CM Punk was voraus. Also du wirst dich ja bei den Reigns daran erinnern können, dass Mickey Gall CM Punk die Hand hingestreckt hat und CM Punk dann praktisch den Handschlag ausgeschlagen hat sozusagen. Und Colt Cabana ist ja ein Meister des Handschlags und der würde halt die Hand CM Punk reichen, aber kurz vorher wegziehen und dann mit der Hand so eine lange Nase machen. Und im Oktagon würde das alles, denke ich mal, dazu führen, dass CM Punk seinen Kampf verliert. Ja, klingt realistisch, absolut. Ja, also weiterhin Spannung hier bei uns, bei MMA Radio, man muss es vielleicht nochmal dazu sagen. etwas, das CM Punk nach dem Weight Cut kotzen kann, Peter. Ja, da habe ich Creme aufgeschrieben. Creme? Ja, Creme. Gesicht, nee, nur Creme habe ich auch geschrieben, weil welche Creme. Wie kotzt der die? Ich glaube schon. Nee, aber wie kommt das zustande, dass man eine Creme kotzt? Also ich glaube, die musst du vorher einnehmen, um schon vorher quasi zu kotzen, um leichter zu werden für den Weight Cut. Und je nachdem, wenn du nicht alles rausbekommen hast, dann kannst du nachher nochmal Creme kotzen. Also ist quasi so eine Art Abfüllmittel. Creme Fraiche hätte ich gelten lassen. weil der CM Punk ist einfach so ein Leckermäulchen. Da kann ich mir vorstellen, aber dass da hab ich nicht drüber nachgedacht. Ja, dass der einfach mal in den Kühlschrank sich schleicht, wenn der Duke Rufus nicht guckt und einfach so eine Fingerspitze Creme Fraiche nascht. Das kann ich mir bei CM Punk gut vorstellen. Einmal schön die Schüssel aus ihr lecken. Ah, gut, dann wirst du vielleicht als, wenn ich jetzt Mainz sage, dann sagst du vielleicht auch, naja, gut, also entweder gilt dann Mainz auch oder keins von beiden. Okay. Ja, denn ich habe bei etwas, das CM Punk nach dem Weight Cut kotzen kann, habe ich Cannabis geschrieben. Oh. Ja, aber ja. Ich könnte es jetzt einfach so stehen lassen, aber ich bin ja in ehrlicher Haut und muss natürlich zugeben, dass CM Punk mit seinem Straight Edge und Cannabis Das ist natürlich, da habe ich nicht aufgepasst. Ja, ich finde das auch schwierig. Der steht ja extra auch drogenfrei auf den 12 Knöcheln, die er hat. Ja. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass er... Kann er das eigentlich noch umtätowieren zu talentfrei? Nee, geht nicht mehr. Also, wenn da schon Drug steht, kann man ja nicht mehr wegrubbeln. Ja. Ja, Körperteil, das sich CM Punk verletzen kann, Peter. Jetzt, das ist die alles entscheidende Kategorie. Oh, stimmt, ja. Was hast du da? Ich habe aufgeschrieben, es Schienbein. Hm. Gut, es ist jetzt vielleicht, wenn wir jetzt eine Live-Sendung hätten. Mhm. Ah, Peter, das Problem. Nee, da habe ich eine bessere Lösung für. Bleib mal ganz entspannt. Ja. Jetzt pass mal auf. Machen wir eben eine Twitter-Umfrage. Jetzt machen wir gerade eine Twitter-Umfrage. Ich kann das noch bei meiner YouPorn-Community mal eben nachfragen, ob das in Ordnung ist. Bei deiner YouPorn-Community? Das habe ich gerade so richtig verstanden, ja? Ja, ich habe da so ein Fred. Was denn? Wie ein YouPorn-Fred hast du? Ja, YouPorn-Fred. Das ist mir jetzt aber zu albern. Tut mir leid, das ist mein Fehler. Also ich kriege jetzt ständig SMS. Nächste Runde bin ich das. So, ständig kommen hier SMS rein, also offensichtlich, gibt's eigentlich noch SMS? Ist, glaube ich, abgeschafft worden, ne? Das heißt jetzt, wie heißt das denn jetzt? M. If you would like to continue in English, please press 0. Wie kam denn der jetzt auf Englisch? Möchten Sie nun mit der richtigen Abteilung verbinden? Ach so. Bitte wählen Sie die 1 für Reservierungen bis einschließlich 11 Personen oder die 2 für Gruppenreservierungen für 12 oder mehr Personen. Ja, dann machen wir das. Die allgemeine Frage, wählen Sie bitte ebenfalls die 1. 1. Wir möchten Sie nun mit der richtigen Abteilung verbinden. Ach so, es geht gar nicht so. Bitte wählen Sie die 1 für Reservierungen bis einschließlich 11 Personen so. Oder die 2 so. Für Gruppen. Zur Verbesserung unserer Servicequalität zeichnen wir einige Anrufer auf. Ja, da kannst du aber Gift drauf nehmen. Wir aber auch. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Einen kleinen Moment. Wir sind gleich für Sie da. Ja. Nein, Mann. Psst. Peter, du machst mich ganz wahnsinnig. Jetzt geht ja auch um deine Punkte hier. Stimmt. Ich hab mich wieder zurück. Mein Gott, das ist also... Piept ne doch schon was aus, oder? Ich glaube auch. Aber bei dem Lied, da wäre man froh, wenn es einfach nur rauscht. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Ja. Wir sind gleich für Sie da. Mein Gott, das ist eine Live-Sendung! Was soll denn das? Siehste, ich bin gar nicht der harte Saboteur, sondern hier. So was soll denn das? Dass es sowas noch gibt in der heutigen Zeit. Warteschleife. Ist das schon ganz schön spät, ne? Ist das schon ganz schön spät? Ja. Meinst du nicht? Wenn Sie nicht länger am Telefon warten möchten... Doch, das macht mir besonders viel Spaß. Angabe Ihres Anliegens des von Ihnen ausgewählten Meininger Hotels... Herzlich willkommen im Leben. Ihrer Buchungsnummer an... Hallo. Jetzt bin ich ja irgendwie Hotels mit mehreren Leuten verbunden. Hallo, hören Sie mich? Hallo? Hallo, ich bin's. Ich habe kurz eine Frage. Wir haben vorhin schon telefoniert. Und wir sind jetzt, es wird Ihnen jetzt sehr albern vorkommen, die Frage, ja, aber wir sitzen bei Ihnen im Hotel, auf dem Zimmer und spielen gerade Stadtlandfluss. Kennen Sie das Spiel? Ja. Ich weiß, das klingt jetzt albern und Sie haben Besseres zu tun, aber hier geht's wirklich jetzt ums Eingemachte. Das ist die Königsdisziplin hier gerade bei uns. 1 gegen 1 heißt das Spiel jetzt. Und. Welche Zimmernummer haben Sie? Moment, jetzt müssen wir uns alle konzentrieren, damit jetzt hier nichts falsch läuft. Also, was ist Ihre Zimmernummer? Ich habe für solche Spielchen leider nicht so viel Zeit. Also, das gibt's ja gar nicht. Bitte? Uns geht's doch nur darum, ob jetzt das Schienbein mit C geschrieben im Ausnahmefall auch gilt. Bitte wie? Wenn man jetzt bei diesem Spiel Schienbein ausnahmsweise mal mit C schreibt, ob man das mal gelten lassen kann, ob man da mal 5 gerade sein lassen kann. Weil ich weiß schon, dass man Schienbein mit S schreibt, aber man spricht es ja so. Als würde man es, oder man könnte es ja auch, wenn man blöde wäre, nur mit C vorne schreiben, ohne das S. Schienbein. Nein, das geht nicht, nur mit S. Wusste ich's doch, dankeschön, schönen Abend noch. Mann, Peter, das habe ich doch vorhergesagt, dass das nicht gilt, das Schienbein. Ach, schade, Mann, ey. Ja, dann gilt aber, Knöchel gilt dann auch nie, wa? Willst du nochmal anrufen? Besser nicht. Nee, besser nicht. Die hat ja für solche Spielchen keine Zeit. Und dann denke ich mir einfach nur... Hey, I'm not surprised, motherfuckers. So sieht's aus. So, also, Peter, du wirst es nicht glauben, aber nach der dritten Runde steht's immer noch unentschieden. Ja. Und ich möchte jetzt wirklich die Geduld der Hörer nicht länger auf die... Probe stellen, sagt man das? Hört ja. Mir zu. Ja, bestimmt ganz viele Leute hören da bestimmt zu. Jetzt pass mal auf. Jetzt gibt's ein Charakterspiel, das wirklich entscheidend ist, ja. Und zwar, ich habe zwei Charakterspiele, die ich immer gerne spiele. Und ich entscheide mich für das Charakterspiel, für das man aber auch eine gewisse Intelligenz braucht. Da bist du bei mir in der falschen Adresse. Aber ich versuche. Und zwar das berühmte Mu-Mäh-Spiel. Okay. Jetzt pass auf. Jetzt hör genau zu, weil das versteht nicht jeder. Es ist so. Ich sag jetzt Mu. Ja? Mhm. Und dann musst du raten, ob ich danach Mu oder Mäh denke. Ah. Und wenn du das richtig hast, dann muss ich bei dir raten, ob du Mu oder Mäh denkst. Ist ein Charakterspiel. Okay. Also ich fang mal an. Mu. Ja. Und ich muss jetzt sagen. Ich kann es ja nicht nochmal erklären jetzt. Bitte? Du musst jetzt laut sagen, was du denkst, dass ich denke. Ich denke, du denkst Mu. Nee, du musst natürlich jetzt ohne diesen Ich-Denke-Satz sein. Also dann Mu. Mu. Mäh. Mu. Mäh. Mäh. Mäh. Mu. Mu. Mäh. Nee, ich habe Mu gedacht. Ja, da habe ich gewonnen. Das gibt's ja gar nicht. Habe ich den Sieg hier eingefahren. Also das. Herzlichen Glückwunsch. Aber ich höre Peter aus dem Hintergrund sagen. Ja, Peter, du kannst ja noch einen Ehrenpunkt. Ich muss das andere Charakterspiel hier auch noch mit einbringen. Pass auf. Das andere Charakterspiel. Aber ich habe jetzt, leider das große CM Punk. UFC-Debüt Stadt, Land, Fluss gewonnen, also leider aus deiner Sicht. Aber einfach nur, sagen wir mal so, um das Spiel letzten Endes jetzt noch rund zu machen. Viele werden sich fragen, was ist das zweite großartige Charakterspiel? Mu und Mäh ist natürlich schon das Wahnsinn, aber wer die höhere Zahl sagt, gewinnt, wäre das zweite Spiel. Okay. Also sag mal eine Zahl. Eine hohe Zahl, also die höchste Zahl gewinnt. So hoch wie ich kann? Von mir aus. Okay. Also die 18. höchste Zahl, die muss aber auch geben, die Zahl. Okay, 18. Hm? 644.000, da habe ich gewonnen. Sogar mit großem Abstand, da bin ich richtig abgezogen jetzt hier gerade. Also, ja, Gott sei Dank haben wir Mu und Mäh gespielt, da war es wenigstens spannend. Aber hier, das war ja wirklich wie gestern Barcelona gegen Celtic Glasgow. Also, ja. Oder wie Mickiger gegen warte, das. Stimmt, schön, von hinten durch die Brust, das gefällt mir. Ja. Weißt du, was ich wirklich schlimm fand? Ich hatte, kennst du dieses Gefühl, Kumpels von dir erzählen dir irgendeinen Mist und du denkst, ja, kann ich mir richtig gut vorstellen. Und dann sagt er, nee, war aber totaler Blödsinn. Nee, das kenn ich nicht. So habe ich mich bei CM Punk gefühlt. Also, du bist ja noch völlig niedergeschlagen von deiner Stadtlandflussniederlage. Das merke ich doch gar nicht, gerade noch. Das ist doch ähnlich wie Overeem bei dem Interview jetzt hier, was du da gerade. Schlechter Verlierer, ne? Aber wirklich. Ja. Also Ricky, das ist schon echt gut und MMA Radio macht mir auch echt Spaß, aber ich bin der festen Überzeugung, dass du vorher gemogelt hast. Wirklich. Also hier bei Stadtlandfluss CM Punk. Das kann man natürlich so sagen, aber ich kann ja mal ein Video zeigen und dann kannst du sehen, dass ich überhaupt nicht mogel. Das kann ich das auch zweimal sehen? Nein. Gut, Peter, es ist überraschend, aber das ist das Ende der Sendung. Viele werden sich fragen, Mensch, die haben ja gar nicht über die Kämpfe geredet. Aber mir war halt einfach nicht danach. Nächste Woche ist der André Peschke wahrscheinlich da. Ich bin mir sicher, dass es da ähnlich zugehen wird. Ich werde ihm gleich dann mal das Mu und Mäh Spiel vorschlagen in der ersten Konversation. Vorbildlich. Dann können wir auch wieder Fighting with the Stars gucken wir uns dann nochmal an vorher. Da ist CM Punk mit Sicherheit ganz vorne dabei. Ah, das wird so spannend. Also, Peter, vielen Dank und danke ebenfalls. Tschüss. Ja, und ciao.